Gedicht 7 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der ganzen Welt Gesicht ist mir verwandelt, seit ich zuerst die Schritte deiner Seele sich stille, still um mich bewegen hörte. Wie stahlen sie sich leise zwischen mich und sich an Todes grauenvollen Abgrund, und als ich zu versinken schon gewähnt, da ward ich aufgefangen in die Liebe, und alles Leben schlug in neuem Puls. Den Leidenskelch, den Gott als Taufe gab, ich mag ihn willig trinken, und ich preise in deiner süßen Nähe seine Süße. Wo du bist oder wo du hingehen willst, das nenn ich Heimat jetzt und nenn ich Himmel. Und meine Laute hier und dies mein Lied, einst so geliebt, die Engelchöre wissen's, sind nun allein mir teuer, weil dein Name so recht und rein in ihren Tönen lebt. Ende von Gedicht 7.